Hadith Nummer 123. Abu Musa berichtete: Ein Mann kam zum Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, und fragte: O Gesandter Allahs, welcher Kampf gilt als ein Kampf auf dem Weg Allahs? Denn einige von uns kämpfen, weil sie zornig oder überheblich sind. Der Prophet erhob sein Haupt und tat dies deshalb, weil der Fragende vor ihm stand, und entgegnete dann: Wer immer kämpft, damit Allahs Wort den höchsten Rang einnimmt, der hat auf dem Weg Allahs, des Allmächtigen, des Erhabenen gekämpft.